Lord Jesus, we thank you tonight. Herr Jesus, wir danken dir heute Abend. You are the risen Christ. Du bist der auferstandene Christus. All things are before your eyes. Alle Dinge liegen vor deinen Augen. We ask you to bless these words. Und so bitten wir dich, dass du diese Worte segnest. And our hearts. Und auch unsere Herzen. In Jesus name. In deinem Namen, Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we left off in Acts chapter 1 with the apostles looking into the sky. Also wir haben zuletzt aufgehört mit den Aposteln, wie sie in den Himmel schauen. Jesus had gone away like a space shuttle. Jesus ist dahin gefahren wie ein Raumschiff. They were looking for, they were watching him. Und sie schauen noch, sie schauen noch. Right there, there he is. Siehst du ihn? And then this cloud comes by. Und plötzlich kommt da diese Wolke. Stupid cloud. Ah, dumme Wolke. He's gone. Weg. And they just stood there. Und standen sie da. Until a couple angels came by. Bis dann ein paar Engel vorbeikamen. Men of Galilee. Ihr Galiläer. What are you guys doing here? Was macht ihr hier? This Jesus is going to return the same way. Dieser Jesus wird auf die gleiche Weise wiederkommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Preist den Herrn. Are there any Baptists and Pentecostals here tonight? Pfingstler hier? Come on, amen. We're studying the book of Acts. Come on, this is your moment. Wir sind auch immer in der Apostelgeschichte. Was los? Okay, so now we pick it up in verse 12. Wir nehmen das ganze Witz hier auf in Vers 12. Then they returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt. A Sabbath day walk from the city. Denn da bei Jerusalem ist einen Sabbatweg. And when they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal. And those present were Peter, John, James, Andrew. Wo sie sich auch aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus als auch Johannes und Jakobus, Philip, Thomas, Bartholomew and Matthew. Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus. James the son of Alphaeus, Simon the Zealot and Judas the son of James. Jakobus der Sohn des Alphaeus und Simeon der Eiferer und Judas der Sohn des Jakobus. But one of them is missing. Einer fehlt. Verse 14. Vers 14. They all joined together constantly in prayer. Diese alle verharrten einmütig im Gebet. Along with the women and Mary, the mother of Jesus. Mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu. And with his brothers. Und mit seinen Brüdern. And in those days Peter stood up among the believers, a group numbering about 120. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach. Und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. And he said, brothers, the scripture had to be fulfilled. Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, which the Holy Spirit spoke long ago through the mouth of David. Die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat. Concerning Judas. Über Judas. Who served as a guide for those who arrested Jesus. Der denen, die Judas, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. He was one of our number and shared in this ministry. Denn war uns zugezählt und das Los dieses Dienstes empfangen. With the reward he got for his wickedness, Judas bought a field. Dieser hat zwar nun von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben. Actually, it was bought for him after his death. Also eigentlich ist es für ihn nach seinem Tod gekauft worden. After he threw the 30 pieces of silver into the temple area. Nachdem diese 30 Silberstücke in den Tempel hineingeworfen hatte. By the way, those 30 pieces of silver were about 3 years' wage. Also diese 30 Silberstücke waren ungefähr 3 Jahresgehälter. What a temptation, huh? Was für eine Versuchung. To betray your best friend. Den besten Freund zu verraten. 3 years' wage, that's about what? Für 3 Jahresgehälter. 40,000 Euro? Vielleicht für 40.000 Euro? Den besten Freund verraten? There he fell headlong, his body burst open and all his intestines spilled out. Dort ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. In Matthew 27 it says he hung himself. In Matthäus 27 da heißt es doch, dass sich aufgehängt hat. And apparently that either the rope or the tree broke and he fell and he also burst open. Also irgendwie ist entweder das Seil gerissen oder der Ast ist irgendwie gebrochen, jedenfalls ist er dann niedergestürzt und sein Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Everyone in Jerusalem heard about this. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden. So they called that field in their language Akeldama. So dass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Hakeldamach, das ist Blutacker, the field of blood. Das Blutacker genannt worden ist. Peter said, for it is written in the book of Psalms. Denn es steht in dem Buch der Psalmen geschrieben. May his place be deserted. Seine Wohnung werde öde. Let there be no one to dwell in it. Und es sei niemand, der darin wohne. And may another take his place of leadership. Und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Therefore it is necessary to choose one of the men who have been with us the whole time Jesus went in and out among us. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welche der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der ausging. Sorry. Sorry. So they chose lots. Jemand gewählt werden. Und so wählten sie durch Los. There was two men, Barsabbas and Matthias. Und es gab da zwei Männer, den Barsabbas und den Matthias. Matthias. Mit yeah. M. That's good. Wie Martin, also Matthias. And the reason they chose lots. Und der Grund, warum sie mit Los wählten, was because the apostles were personally appointed by Jesus. War der Grund, weil ja die Apostel persönlich von Jesus ernannt wurden. And they were letting Jesus make this appointment. Und sie gaben Jesus diese Möglichkeit, diese Ernennung selber vorzunehmen. Both durch Los. Men were able. Beides waren fähige Männer. Both men were godly. Beide waren göttlich. But Lord, aber Herr, you appoint him. Du bestimmst and ihn. And they just chose lots, and the lot fell to Matthias. Und so haben sie das Los gezogen, und das Los fiel auf Matthias. Now turn with me to James chapter 3. Gehen wir zu Jakobus Kapitel 3. If we were to take a survey in history, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden in der Geschichte. Who in history had done the most evil deed imaginable? Wer in der Geschichte hat wohl die schlimmste Tat verübt, die man sich nur vorstellen kann? Judas would be on the top. Dann würde Judas sicherlich ganz oben stehen. To betray innocent blood. Unschuldiges Blut zu verraten. Those were his own words. Das waren seine eigenen Worte. I have betrayed innocent blood. Er sagte, ich habe unschuldiges Blut verraten. I have sinned, I have betrayed innocent blood. Er sagte nur, ich habe gesündigt, ich habe unschuldiges Blut verraten. Innocent blood, it was God himself. Es war nicht nur unschuldiges Blut, es war Gott selbst. How did Judas become like this? Wie konnte es passieren, dass Judas so wurde? John chapter 7, he was called a devil. Johannes Kapitel 7, er wurde ein Teufel genannt. By the Lord in verse 71. Vom Herrn in Vers 71. I have chosen you, but one of you is a devil. Ich habe euch erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Meaning the character of a devil. Er hat den Charakter eines Teufels. Jesus was called a liar by the apostle John. I'm sorry, Judas was called a liar. Judas wurde ein Lügner genannt von dem Apostel Johannes. And I'm sorry, he was called a thief. Er wurde Dieb genannt. Yeah. And that he was responsible for the purse. Er war verantwortlich für den Geldbeutel. And John said he was a thief. Und Johannes sagte, er ist ein Dieb. He was also a liar. Er war auch ein Lügner. Because on the night he was betrayed, denn in der Nacht, da er verraten wurde, the Lord said, one of you is going to betray me. Da sagte der Herr, einer von euch wird mich verraten. And they all said, surely not I. Und sie sagten alle, na, sicherlich bin ich es nicht. And the Lord says, the one who dips into my cup. Und der Herr sagte nur, der den Bissen mit in meinen Kelch stecken and then wird. He said, woe unto the person, wehe der Person, through whom the Son of Man is betrayed. Durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Wehe dieser It's Person. Better that he was not even born. Es wäre besser gewesen, dass er nicht einmal geboren wäre. And then Judas said, surely not I. Und dann sagt Judas, na, sicherlich bin ich das nicht. And the Lord said, it is you. Und der Herr sagt, du sagst es. And he still did it. Und er hat es doch noch getan. Just, what was in the mind of Judas Iscariot? Was ging da vor in den Gedanken von Judas Iskariot? In Mark chapter 14. In Markus Kapitel 14. In John chapter 12, there's an account of this woman washing the feet of the Lord. Und in Johannes Kapitel 12, da geht es den Bericht von dieser Frau, die dem Herrn die Füße waschte. She was using this very expensive perfume. Und sie nahm dieses sehr kostbare Parfum. And Judas said, und Judas sagte, why are we allowing her to do that? Warum lassen wir dazu, dass er das macht? Don't you know this could be sold for a year's wage? Wisst ihr nicht, dass man das für ein Jahresgehalt verkaufen könnte? And given to the poor? Man hätte es auch den Armen geben können. But John said he did not care about the poor. Aber Johannes erzählt dann, er hat sich eigentlich gar nicht um die Armen gekümmert. He was a thief. Er war ein Dieb. He was a liar. Er war ein Lügner. He was greedy. Er war gierig. And it says, and then the Lord rebuked him and the other disciples that he had influenced. Und der Herr wies ihn scharf zurecht und ebenso die anderen Jünger, die von ihm beeinflusst wurden. Because in Mark chapter 14 it says they were all, or some of the other ones were also scolding this woman. Und in Markus 14 finden wir ja, dass auch die anderen Jünger die Frau negativ ansprachen. And then it says, right after he scolded them. Und direkt nachdem er sie zurechtgewiesen hat, sehr scharf, the Lord put them in their place, wie er sie wirklich zurechtgewiesen hat, the Lord said, leave her alone. Lass sie in Frieden. This woman is doing a good thing. Diese Frau tut etwas Gutes. And she will be spoken of throughout the whole world for what she's done. Und über sie wird in der ganzen Welt gesprochen werden, über das, was sie getan hat. And the next verse says, and then Judas went out and met with the chief priests. Und direkt im nächsten Vers heißt es, Judas ging hinaus und er traf sich mit dem hohen Priester. He got offended. Er ist beleidigt gewesen. He was proud. Er war stolz. He got angry at the Lord. Er war zornig gegenüber dem Herrn. What was working in his mind? Was lief da ab in seinen Gedanken? It said, then Satan entered the heart of Judas to betray Christ. Dann heißt es ja später, Satan trat in das Herz des Judas, um Jesus zu verraten. We could say this, and we find this in James chapter 3. Und wir könnten Folgendes sagen, wir finden das in Jakobus Kapitel 3. We could say that Judas was one of the most selfish men who ever walked the face of the earth. Wir können sicherlich sagen, dass Judas einer der selbstsüchtigsten, der egoistischen Menschen war, die je auf der Erde liefen. In light of all that Jesus was doing. Im Lichte all dessen, was Jesus da tat. Judas was so focused on his thing. Da war Judas so sehr ausgerichtet auf sein eigenes. Even in Luke 22, he was already promised a throne. Ihm wurde ja bereits in Lukas ein Thron verheißen. You 12, ihr 12 will judge the tribes of Israel. Ihr werdet die Stämme Israels richten. It wasn't enough, Judas. Not enough. Judas, nicht genug. Promised a throne. Dir ist ein Thron verheißen. For 30 pieces of silver. Und für 30 Silberlinge, just 'cause you got mad, weil du dich nur geärgert hast, you're gonna betray your Lord? Wirst du deinen Herrn verraten? What was he thinking? Was hat er gedacht? And then in Matthew chapter 27, he saw that the Lord was condemned to death. Und dann in Matthäus Kapitel 27 sah er, wie der Herr zum Tode verurteilt wurde. And he went out and hung himself. Dann ging er raus und hat sich aufgehängt. Now, look at James chapter 3. Schauen wir mal auf Jakobus Kapitel 3, Vers 14. Vers 14. If you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, do not boast about it or deny the truth. So rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Such wisdom does not come down from heaven. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, but is earthy, sondern eine irdische, is unspiritual, ungeistlich, is devilish, teuflisch. A progression here. Da ist eine Steigerung darin. I'm focused on the things of the earth. Ich bin nur ausgerichtet auf die Dinge der Erde. I don't see beyond the grave. Ich schaue nicht weiter als mein Grab. I don't fear God. Ich fürchte Gott nicht. I don't think about eternity. Ich denke gar nicht über die Ewigkeit nach. I just think about right now. Ich denke nur über das Jetzt hier. And there's a progression. Und da ist eine Steigerung. I'm super focused on only the earth, only time. Ich bin über und drüber nur mit dem Irdischen beschäftigt. Only my life. Nur mit meinem Leben. It moves from being earthly focused. Und das bewegt sich weiter, davon nur irdisch fokussiert zu sein, to being in some versions sensual or emotional, zu soulish, dem Seelischen, einfach nur sinnlich. And then it moves into the demonic. Und der nächste Schritt ist ja das Dämonische. Now, I want to connect this to what we spoke about over the weekend. And if you turn to Romans 8, ich möchte das verbinden mit etwas, worüber wir am Wochenende gesprochen haben. Read a couple verses here, and then we're just going to preach. Und schlagen wir einmal Römer 8 auf. Wir werden ein paar Verse lesen und daraus werden wir dann die Predigt aufbauen. All of us in our lives, we are connecting dots. Wir alle in unserem Leben, wir verbinden verschiedene Punkte. We have trouble with this person. Wir haben vielleicht Probleme mit dieser Person. Some people have trouble in their marriage. Es gibt Leute, die haben Probleme vielleicht in der Ehe. Some with their kids. Vielleicht mit ihren Kindern. Some at work. Vielleicht am Arbeitsplatz. Situations are constantly occurring. Immer und immer wieder treten da verschiedene Situationen we are auf. Trying to figure things out. Wir versuchen die Dinge irgendwie da herauszufinden. But we never was ist really los? Figure anything out. Aber wir werden nie irgendwie etwas wirklich herausfinden. And there's a reason for it. Und da gibt es einen Grund dafür. And it's found in Romans 8, verse 20. Und er findet sich in Römer 8, Vers 20. For the creation was subjected to frustration. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Not by its own choice. Nicht freiwillig. But by the one who subjected it, by the will of the one who subjected it. Durch den Willen dessen, der sie unterworfen hat. In hope that the creation itself will be liberated from the bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. There's three dots that we need to connect. Da gibt es drei Punkte, die müssen wir miteinander verbinden. If we connect these three dots, all the little dots in our life will have more perspective. Wenn wir diese drei Punkte richtig verbinden, werden alle anderen Pünktchen in unserem Leben eine richtige Ausrichtung bekommen. The first and the third dot are mentioned in this verse. Der erste und der letzte Punkt sind in diesem Vers erwähnt. Creation was subjected to frustration. Die Schöpfung ist der Nichtigkeit, der Vergeblichkeit unterworfen. And the third point is that we are headed for glory. Der dritte Punkt, also das war der erste, der dritte Punkt, ist, dass wir hinlaufen auf die Ewigkeit, die Herrlichkeit. Forever and ever and ever. Da gibt es die Herrlichkeit für immer und immer und immer. Look at verse 18. Vers 18. For I consider that our present sufferings, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Frustration. Nichtigkeit, Vergeblichkeit. The first point we have to understand is that this world and this creation has been subjected to frustration. Diese Welt ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Vergeblichkeit. Even in the best circumstances. Selbst in den besten Umständen. We're not going to figure things out. Wenn wir die Dinge selbst nicht herausfinden können. Oftentimes in marriage. Oftmals in der Ehe. Or with your kids or at work or whatever situation. Geschieht dies so oder bei den Kindern oder am Arbeitsplatz. You cannot figure it out. You cannot explain the problem. Du kannst es einfach nicht verstehen. Du kannst auch das Problem dir nicht erklären. You can't sit down and say, wait a minute, you talk, I talk, we talk, we all talk, and then we'll figure out just what happened here. Du kannst nicht machen, dass du einfach hinsetzt und sagst, kleinen Moment, wir reden miteinander, ich rede, du redest, wir hören einander zu und dann werden wir verstehen, wie es geht. Look, we've been married 35 years. Wir sind jetzt 35 Jahre verheiratet. We can figure this out. Das ist doch kein Problem. You can't figure it out. Na, geht nicht. Whole creation has been subject to frustration. Die ganze Schöpfung ist ja der Nichtigkeit unterworfen worden. Oftentimes, the more we talk, the more frustrated we get. Oftmals ist so, je mehr wir reden, umso frustrierter werden wir. Where is the problem? Wo liegt das Problem eigentlich? The fall of man. Es ist der Sündenfall des Menschen. We're in a fallen world. Wir leben in einer gefallenen Welt. We are fallen people. Wir sind gefallene Leute. And we all experience this. Und das erfahren wir ja alle gleichzeitig. This is the first point. Das ist der erste Punkt. The first dot we need to connect. Der erste Punkt, der dann im Weiteren verbunden werden muss. And if we understand that the nature of our life is frustration, und wenn wir verstehen, dass die Natur unseres Lebens in Frustration liegt, we don't have to get frustrated with the frustration. Dann müssen wir nicht mehr frustriert werden mit dieser Frustration. We can just say, right. That's the way it is. Okay, so ist es, stimmt schon. Why are we fighting here? Warum kämpfen wir miteinander? We're married 35 years, right? Wir sind doch 35 Jahre verheiratet. We're married 2 years. Wir sind jetzt 2 Jahre verheiratet. I married you because you loved me and I loved you. Du hast mich doch geheiratet, weil ich habe dich geliebt und du mich. Why are we fight all the time? Warum ringen wir die ganze Zeit miteinander? I don't know. I thought you liked the fight. You das weiß ich doch nicht. Ich denke, du möchtest gerne mit mir kämpfen. You always start. Du fängst doch immer an. I don't start, you start. Ich beginne nicht, du beginnst. You're the man. Na, du bist der Mann. You are responsible. Du bist verantwortlich. Yes, so I'm telling you. Also, ich nehme Verantwortung jetzt in Anspruch. Ich sage dir. To stop. Hör auf. What is the problem? Wo liegt das Problem? The problem is all of creation has been subjected to frustration. Die ganze Schöpfung ist ja in diese Vergeblichkeit gefallen. What's with this teenager? Was ist mit diesem Jugendlichen? What's with my mom? Was ist da mit meiner Mutter los? What's with my father-in-law or Was ist da mit meinem Schwiegervater oder mit deiner Schwiegermutter los? My brother. Mein Bruder. Or sister. Meine Schwester. Everything was subjected to frustration. Alles ist dieser Frustration unterworfen worden. You mean we like can't figure this thing out? Also, du möchtest sagen, wir können das irgendwie nicht selber jetzt hier regeln? Some things you can figure out to a degree. Da gibt es Dinge, die kann man irgendwie herausfinden. But for the most part. Aber meistenteils. You know what? You can't. Das geht gar nicht. But there's good news. Aber da gibt es gute Nachrichten. There's a point between the two dots. Da gibt es einen Punkt dazwischen, der diese beiden Punkte verbindet. We're headed for glory. Wir sind auf dem Weg zur Herrlichkeit. We are gonna look like Christ. Wir werden einmal ausschauen wie Christus. We're gonna have new bodies. Wir werden einen neuen Leib haben. We're gonna be amazed at each other. Wir werden erstaunt sein übereinander. And this will continue for eternity. Und das wird für immer sein, And that's für die Ewigkeit. Just around the corner. Und das steht ja gleich vor der Tür. But there's a dot in between. We Aber find it. Da gibt es einen Punkt, der liegt genau dazwischen. In Romans 8:28. Und wir finden ihn in Römer 8:28. For we know that in all things God works for the good. Da kommt es. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, of those who love him, alle Dinge zum Guten mitwirken. Who have been called according to his purpose. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Judas Iscariot did the most treacherous thing in human history. Judas Iskariot hat einfach die verräterischste Sache begangen, die man nur tun kann in der menschlichen Geschichte. He betrayed Jesus Christ. Er verriet oder übte Verrat an Jesus Christus. To his enemies. Er übte Verrat an Jesus Christus Jesus zu seinen was Feinden. Beaten and crucified. Und so wurde Jesus geschlagen und gekreuzigt. But you know what? Ja, wisst ihr was? There was a dot in between. Da war ein Punkt dazwischen. There was a dot in between Judas's treachery. Da gibt es einen Punkt zwischen dem Verrat des Judas and the glory of Christ. Und der Herrlichkeit Christi. And it was that God works all things for the good. Und dieser Verbindungspunkt ist, dass Gott alle Dinge zum Guten zusammenwirkt. So the cross, das Kreuz, which is the most horrific way of killing someone, was eigentlich die schrecklichste Art und Weise ist, wie man jemanden umbringen kann, has actually become our symbol. Er ist nun für uns zu einem Symbol, zu einem Zeichen geworden. We have one right here in the chapel. Und wir haben es auch hier. Right here we built one and it's like Gemeinde. We sing about the wonderful cross. Wir singen über dieses wunderbare Kreuz. But this is a means of torture. Aber das ist doch ein Folterinstrument. If Jesus had his head cut off, we'd have a guillotine here. Wenn Jesus sein Haupt, wenn er enthauptet worden wäre, dann hätten wir an der Guillotine hier stehen. We singing, oh, the wonderful guillotine. Oh, the wonderful guillotine. Right? Like, we've kind of lost touch with the fact that this was a torture machine. Wir haben irgendwie diesen Punkt vergessen, dass es doch ein Folterinstrument ist. If we had had this in our chapel before Christ was crucified, people and resurrected, people would think we were out of our minds. Wenn wir ein Kreuz in unserer Gemeinde stehen hätten, bevor Jesus gekreuzigt worden wäre, würden die Leute sagen, ihr habt irgendwie den Verstand verloren. Was ist da los? But God turned it to the good. Aber Gott hat es zum Guten gewandt. Now I want you to skip up to verse 37. Geht mal und schlag weiter zu Vers 37. Start to close this up. Und jetzt werden wir das einfach zusammenfassen. Actually, I want you to look at verse 35 first. Noch einmal erst zu Vers 35. Who shall separate us from the love of Christ? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Shall trouble or hardship? Bedrängnis oder Angst? Now he's talking about all the frustrations, the major frustrations. Und hier werden sie erwähnt, all diese großen Frustrationen. These frustrations that so separate us from a sense that God loves me. diese Frustration, die mich so sehr trennen von diesem Spüren der Liebe Gottes, dass er mich liebt. So frustrated with life, I can't stand life. Ich bin so frustriert mit dem Leben, ich kann es gar nicht mehr austragen. Ich kann's mehr ertragen. Someone will say, my husband drives me crazy. Mein Mann, der macht mich ganz verrückt. I can't even experience God's love anymore. He drives me so crazy. Der macht mich so verrückt. Ich kann einfach Gottes Liebe gar nicht mehr spüren. But what shall separate us from the love of Christ, or who? Aber wer soll mich trennen von der Liebe Christi? Shall trouble? Bedrängnis? Or hardship? Oder Angst? Yeah, angst is good. It's inner anguish. Persecution? Oder Verfolgung? Famine? Oder Hungersnot? Nakedness? Oder Blöße? Danger of death? Oder Gefahr, Todesgefahr? Actually, how about the sword actually being killed? Oder Schwert? Was bedeutet das, wenn ich umgebracht werde? Now skip down to verse 37. Und jetzt geht's zu Vers 37. No, in all things we are more than conquerors through him who loved us. Aber wisset, in all diesem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Can I interpret that for you? Darf ich das für euch interpretieren? In all things that frustrate the heck out of us. Aber in all diesem, diese Dinge, die uns so sehr frustrieren. You can write people's names in there. Da kannst du Namen einsetzen. We are more than conquerors. Sind wir mehr we als are Überwinder. Hyper Nikeo. So sind wir hyper Nikeo. Nike. Conqueror. We are more than Nike. Wir sind mehr als Gewinner. Through him who loved us. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Because he always works everything that frustrates us to the good. Weil er ja immer alles, was uns frustriert, zum Guten wendet. This is our life. Das ist unser Leben. This is the middle point. Das ist genau der Punkt, der dazwischen liegt. If we understand this, wenn wir das verstehen, it will begin to alleviate much of the frustration that we go through in life. Dann wird das der Beginn sein, dass viel der Frustration, die ich da erlebe, in unserem Leben einfach erleichtert wird. You have a wonderful time with somebody. Du hast eine super Zeit zusammen mit jemandem. Something happens, all of a sudden is misunderstanding. Passiert, ein Missverständnis. What happened? Was ist passiert? Creation subjected to frustration. Die Schöpfung ist einfach dem Fall unterworfen. I'm not even going to try to explain what happened here. Ich werde immer versuchen zu erklären, was hier passiert ist. We're fallen people in a fallen world. That's what happened. Wir sind gefallene Menschen in einer gefallenen Welt. Let's just das move ist das, was on. Passiert ist. Lass uns einfach Look, weitergehen. I love you, you love me. Let's just go on. Hey, du liebst mich, ich liebe dich. Lass uns einfach weitermachen. We're in a fallen world. Lass uns weitergehen. Wir sind in einer gefallenen Welt. And the wonderful thing is that God promises us. Aber das Wunderbare ist, dass Gott uns verheißt. That none of the frustrations that we will ever experience. Dass keine der Frustrationen, die wir je erleben werden. Will be able to separate us. In der Lage sein werden, uns zu trennen. From His love. Von seiner Liebe. That he will take every frustration, he will work it to the good. Und er wird jede Frustration ergreifen und er wird sie zum Guten wenden. Now, I have this lung thing. Ich habe diese Sache mit der Lunge. Which is really frustrating to me. Und es ist wirklich frustrierend I für mich. I wake up in the morning and I'm angry sometimes. Und manchmal bin ich da wütend drüber. I can't breathe so well. Ich kann nicht so gut atmen. And I get frustrated. Und das frustriert mich. I get frustrated that we are in the maybe the last building project of our church life. Und ich bin frustriert darüber. Wir sind vielleicht in dem letzten Gebäudeprojekt in unserem Gemeindeleben hier. And I can't be a part of it. Und ich kann daran gar keinen Teil haben. You know how frustrating that is? Wisst ihr, wie frustrierend das ist? If I had a broken leg, I could still be a part of it. Wenn ich ein gebrochenes Bein hätte, ich könnte immer noch dabei sein. If I had problems with my ears, I could still be a part of it. Wenn ich Probleme hätte mit meinen Ohren, ich könnte immer noch dabei sein. If I had problem with my liver, I could still be a part of it. Wenn ich Probleme mit meiner Leber hätte, ich könnte immer noch Teil sein. But a problem with my lungs. Aber meine Lunge muss es gerade sein. Dust is my biggest enemy. Staub ist mein größter Feind. I can't be a part of it. Ich kann da nicht dabei sein. So I bought a dog. So habe ich mir einen Hund gekauft. To make me happy. Auf dass er mich fröhlich macht. To try to get my mind off my frustration. Ich versuche mich einfach abzulenken von meiner Frustration. And through the simple little dog, I've met my whole neighborhood. Und durch diesen kleinen, lustigen Hund habe ich meine ganze Nachbarschaft getroffen und kennengelernt. And I pray for them. Und ich bete für sie. And now I have hope of reaching them. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich sie auch erreichen kann. And you know what? God took this frustration and he's working it for the good. Und Gott nahm diese Frustration und er hat daraufhin etwas Gutes gewirkt. But we don't see it at the moment. Aber in dem Moment können wir es noch nicht sehen. But we have to believe and trust him. Aber wir müssen glauben und ihm vertrauen. And the more difficult it is to see how he could possibly make any good thing out of this. Und je schwieriger es dann wird, dass er dann auch nur irgendwie in unserer Meinung etwas Gutes daraus wirken könnte. Let's be realistic. Lass uns mal realistisch sehen. Jesus is the Son of God, the Messiah. Jesus ist der Sohn Gottes, der Messias. He came to set up his kingdom. Er kam, um sein Königreich aufzurichten. You cannot possibly convince me. Du kannst mich noch nicht im Geringsten davon überzeugen, that his being crucified, dass seine Kreuzigung before our very eyes, vor unseren Augen, can possibly work for any good. Dass das nur irgendetwas Gutes bringen soll. The kingdom was right here. Das Königreich, es war doch schon direkt da. It was da. In our hands. In unseren Händen gegeben. It was just a few days and we'd be sitting on thrones. Ein paar Tage nur und da sind die Throne. And that Judas, man. Und dieser Judas? He's lucky he killed himself, because if he didn't, I'd have killed him. Der kann froh sein, dass er sich umgebracht hat, denn ich wäre der Erste. Traitor. Verräter. Ruined the whole program. Er hat das ganze Programm ruiniert. Here we are. Da sind wir jetzt. Fishing again in this stupid, smelly boat. Und fischen hier wieder in diesem stinkenden Boot. Everything we gave our time for is gone. Alles, wofür wir unsere Zeit gegeben haben, umsonst weg ist es. And our Lord crucified. Unser Herr gekreuzigt. Butchered. Dahin geschlachtet. Now you're not going to sit here and convince me this is going to turn to the good. Wir werden jetzt hier nicht sitzen und du wirst mich da überzeugen, dass das irgendwie sich zum Guten Don't ändern könnte. Think about it. Versuch's gar nicht erst. But the more difficult it is to understand, aber je schwieriger das wird, das zu verstehen, the bigger the blessing that God's going to do. Umso größer ist der Segen, den Gott wirken wird. Satan, knows a lot more than we know. Satan weiß sehr viel mehr, als wir wissen. He's got thousands of years of experience studying human beings. Tausende von Jahren Erfahrung, indem er die Menschen genau studiert hat. And God's plan is not just beyond our understanding. Und Gottes Plan ist nicht nur jenseits unseres Verstehens. It's above Satan's understanding. Und er ist auch jenseits des Verständnisses Satans. So it's got to be way above anything we can understand. Das muss weit, weit über dem sein, was wir begreifen könnten. We just got to trust him. Wir müssen ihm einfach vertrauen. And just God works it to the good. Und Gott wirkt das zum Guten. And there's no circumstance that we can face that will rob us of that. Und es gibt keine Umstand, mit dem wir konfrontiert sein könnten, der uns von diesem Segen berauben könnte. And to prove, to confirm that reality, und um diese Wirklichkeit zu bestätigen, these apostles that were mentioned, diese Apostel, die da erwähnt wurden, Peter, Andrew, Petrus, they were Andreas, brothers. They were brothers. Die waren Brüder. Peter was crucified upside down. Petrus wurde verkehrt herum gekreuzigt. Andrew was crucified. Andreas wurde gekreuzigt. Remember that nice guy, Nathaniel? Nathaniel, der Nette. Nathaniel was whipped until he had no skin on his body. Er wurde ausgepeitscht, gegeißelt, bis keine Haut mehr auf seinem Leib war. And then he was crucified. Dann wurde er gekreuzigt. Remember that guy, Matthias, that was added? Der Matthias, der da hinzugefügt wurde. He was crucified. Von dem wir eben sprachen. And er wurde gekreuzigt. Stoned while he was crucified. Er wurde gesteinigt, während er gekreuzigt wurde. Yeah. Remember Matthew, who wrote the gospel? Matthäus, der das Evangelium geschrieben was hat. Beheaded. Er wurde enthauptet. Paul the apostle was tortured and then beheaded in Rome. Paulus der Apostel, er wurde gefoltert und dann auch enthauptet in Rom. John was boiled. Johannes wurde in siedendes Wasser gegeben. Until he was scarred. Bis er völlig voller Narben war. His brother James was beheaded. Der Bruder Jakobus, er wurde enthauptet. This sounds so. Ooh, do I want to be a Christian? Das klingt so. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt auch Christ sein möchte. I don't know. Thomas was run through with a spear. Thomas wurde durchbohrt mit einem Speer. Simon the Zealot was crucified. Simon der Zelot, der wurde gekreuzigt. And there was one more, Jude, or Judas, the son of James. Und dann gibt's noch den Judas, den Sohn des Jakobus. Beaten to death with sticks. Wurde zu Tode geschlagen mit Stöckern. Remember that guy John Mark that Paul and Barnabas had this big fight about? Und dann Johannes Markus, mit dem Paulus und Barnabas da diese Streitereien hatten. They just couldn't get along, Paul and Barnabas. Paulus und Barnabas, sie konnten sich da nicht einigen. So they separated because they couldn't agree on the nature of John Mark. Und sie haben sich getrennt, weil sie da über das Wesen des Johannes Markus da Verschiedenheiten hatten. John Mark was preaching in Alexandria, Egypt. Johannes Markus, er predigte dann in Alexandria, in Ägypten. Because he was so powerful. Und weil seine Predigt so mächtig war, was tied to the back of horses and dragged to death through the streets of Alexandria. Hat man ihn hinten an Pferde gebunden und er wurde einfach durch die Straßen Alexandrias geschleift. Now here's the point. Und hier kommt der Punkt. I believe it was Nathanael was tied to a cross. Und Nathanael wurde an ein Kreuz gebunden. And he hung there 3 days. Und er hing dort 3 Tage. And he preached from a cross for 3 days. Und er predigte von diesem Kreuz 3 Tage. James, they say, tradition says, who was beheaded. Und Jakobus, von dem die Tradition sagt, dass er enthauptet wurde. The man who betrayed him. Der Mann, der ihn eigentlich verriet. Falsely accused him. Dem eigentlich fälschlich angeklagt hat. Was so touched by his testimony in prison. War dann so sehr von seinem Zeugnis im Gefängnis berührt, that he became a Christian, dass er auch Christ wurde and also was beheaded with James. Und mit dem Jakobus dann gemeinsam enthauptet wurde. These men were such a gift, diese Männer waren so eine Gabe, because their lives testify, weil ihre Leben davon Zeugnis gaben. Nothing can separate you from the love of God. Nichts. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. These guys were so powerful in their death. Diese Männer waren so mächtig, vollmächtig in ihrem Tod. Testimony. In ihrem Zeugnis. They were so convinced that nothing could separate them. Sie waren so überzeugt davon, dass nichts sie trennen könnte. That God works everything for the good. Dass Gott alles zum Guten wirkt. That their deaths propelled the life of the church. Dass ihr Tod einfach den Anstoß für die Gemeinde gab. Within 25 years, there were churches in every major city in the Roman Empire. Es Gemeinden in jeder größeren Stadt im ganzen Römischen Reich gab. And even people from Caesar's own household got saved. Und selbst Leute aus dem Haushalt des Kaisers wurden errettet. What can separate us from the love of God? Also, was kann uns trennen von der Liebe Gottes? These guys went to their death. Diese Männer sind zum Tode gegangen. Because they understood something that we often miss. Durch den Tod gegangen, weil sie etwas verstanden haben, was wir oftmals verpassen. There is nothing in this frustrating world. Da gibt es nichts in dieser frustrierenden Welt. That God cannot take and work for the good. Was Gott nicht nehmen könnte und zum Guten wenden kann. And that good means to me even better. Und dies bedeutet für mich eben noch besser. A good that did not exist before. Als das Gute, was vorher noch nicht existierte. So, let's be encouraged tonight. Lass uns dadurch ermutigt sein heute Abend. These people gave their lives. Diese Leute gaben ihr Leben hin. To testify to this truth. Um Zeugnis für diese Wahrheit abzulegen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you tonight. Danke heute Abend. Thank you that you love us. Danke, dass du uns liebst. You always do. Du liebst uns immer. No matter how frustrated we get, egal wie frustriert wir werden, with the circumstances that we face, mit den Umständen, mit denen wir konfrontiert sind, life is frustrating. Das Leben ist frustrierend. You've subjected it to frustration. Du hast es der Frustration, der Vergeblichkeit unterworfen. But you did that. Aber du tatest so that you could show how loving you are. Auf dass du uns zeigen könntest, wie liebevoll du bist. And how powerful you are. Wie mächtig du bist. How wonderful. Wie wunderbar. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. You've never received the love of God. Du hast die Liebe Gottes noch nie empfangen. The love of Christ. Die Liebe Christi. Pray with me tonight. bete mit mir heute Abend. Say, God, forgive me. Sag, Gott, vergib mir. I want you to work in my life. Ich möchte, dass du in meinem Leben wirkst. I don't want these frustrations for nothing. Ich möchte diese Frustrationen nicht um nichts haben. I want them to be worked to the good. Für nichts. Ich möchte, dass sie sich zum Guten wenden. I want to be in glory with you. Und ich möchte einmal in Herrlichkeit bei dir sein. In Paradise. Im Paradies. Forgive my sin and cleanse me. Vergib meine Sünde und reinige mich. I ask you. Darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.